Das Gleichnis der beiden Gruppen ist wie der Blinde und der Taube und der Sehende und der Hörende. Sind die beiden etwa einander gleich? Bedenkt ihr denn nicht? Also der die Wahrheit weder sieht noch hört, kann der gleich sein wie derjenige, der die Wahrheit sieht und hört? Nun werden einige Propheten und ihre Völker, die Ereignisse mit ihren Völkern, dargelegt. Und wir sandten ja bereits Nuh a.s. zu seinem Volk. Ich bin euch ja ein deutlicher Warner. Ihr sollt keinem außer Allah dienen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines schmerzhaften Tages. Und wir werden auch sehen, wie viele Parallelen es in den Botschaften aller Propheten gibt und wie sie immer wieder zu denselben Dingen aufrufen. Da sagte die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, wir sehen in dir nur einen Menschen, unseresgleichen. Und wir sehen, dass nur die dir folgen, die unsere Niedrigsten sind, und zwar ohne reifliche Überlegung. Und wir sehen bei euch keinen Vorzug gegenüber uns, vielmehr meinen wir, dass ihr Lügner seid. Hier sehen wir, wie das Volk, und zwar die führende Schar seines Volkes, genau das Gegenteil von Ichbad praktiziert. Sie verachten das normale Volk und sagen, das sind die Niedrigsten unter uns. Ja, und verachten ist genau das Gegenteil von Demut, weil verachten ist eine Eigenschaft des Hochmütigen. Und den Propheten ziehen sie auch herab auf ihre Stellung und sagen, du bist ja auch nur einer unseresgleichen. Ja, so, das ist die Art, wie sie ihre Arroganz zeigen. Und so ist der Mensch oft leider, er ist selber sich ein großes Hindernis auf dem Weg, die Wahrheit zu akzeptieren. Er hält viel auf das, was er weiß, auf das, was er meint, auf das, was er, wie er aussieht, auf das, was er gelernt hat, was er so geschafft hat. Ja, und wenn der Mensch immer so wird und immer weiter darauf verharren bleibt, dann wird der Mensch wie Shaitan. Und er vergisst, sich vor Allah zu beugen. Ja, Shaitan hatte ja auch verweigert, Sajda zu machen, Allah zu gehorchen, Sajda vor Adam a.s. zu machen und Allah somit zu gehorchen. Und hat auch gesagt, ich bin ja besser als er. Und deswegen werde ich mich nicht beugen. Ja, das sind also satanische Eigenschaften, vor denen der Gläubige sich fernhalten sollte. Ja, und dass das Volk auch sagt, wir sehen euch keinen Vorzug uns gegenüber. Aber womit vergleichen sie denn? Sie vergleichen ja nur mit dem Diesseits. Aber die Wahrheit ist doch etwas, was besser ist als alles, was im gesamten Diesseits überhaupt zu finden ist. Ja, aber damit machen sie leider, sie machen die Rechnung ohne das Jenseits. Er sagte, O mein Volk, was meint ihr? Wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir eine Barmherzigkeit von sich hat zukommen lassen, die aber eurem Blick entzogen wurde, sollen wir sie euch da aufzwingen, wo sie euch zuwider ist? Also Rechtleitung und Wahrheit ist nicht etwas, was man den Menschen aufzwängt, sondern das muss der Mensch aus eigenem Willen akzeptieren. Und O mein Volk, ich verlange von euch keinen Besitz dafür. Und das ist ja auch ein Beweis der Aufrichtigkeit des Propheten. Er möchte dafür nichts. Mein Lohn obliegt nur Allah und ich werde nicht diejenigen, die glauben, abweisen. Sie werden ihrem Herrn begegnen. Aber ich sehe, ihr seid Leute, die töricht sind. Ja, weil sie hatten dann auch verlangt, dass diese armen Leute, diese Niedrigsten unseres Volkes, die in deiner Umgebung sind, die deine Folger sind, vertreibe die. Ja, wir können nicht mit denen sitzen, wenn wir die überhaupt schon zuhören sollen, dann doch nicht mit solchen Leuten. Und Nuh a.s. sagt hier, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das auch mal an einer Stelle gesagt, so ungefähr auch ausgedrückt, dass die, die glauben, die werde ich nicht abweisen. Ja, weil der Mensch ist im Allgemeinen so, dass er die anderen Menschen beurteilt nach dem, was äußerlich sichtbar ist. Ja, wie sieht der aus? Wie ist der gekleidet? Wie viel hat er? Ja, und das, diese Art und Weise, Menschen einzuschätzen, machen auch oberflächliche Menschen. Ja, aber sobald ein Mensch ein wenig tiefgründiger ist, ein bisschen nachdenklicher ist, ein bisschen weniger oberflächlich ist, dann schaut er nach was? Dann hält er nach was Ausschau? Nach den inneren Werten. Ja, nach dem, wie der Mensch sich benimmt, wie er handelt, was er tut, für was er einsteht. Ja, das ist, was den Menschen ausmacht. Deswegen sagt Nuh, die gläubig sind, die werde ich doch nicht von mir vertreiben. Ja, auch wenn sie in euren Augen vielleicht nicht viel wert sind. Deswegen sagt ja Nuh a.s. auch, ich sehe, ihr seid Leute, die töricht sind. Arakum qawman tajhalun. Ja, weil Arroganz ist eigentlich eine Form von Unwissenheit. Ja, man bildet sich ja etwas ein, was gar nicht ist. Man sagt ja eingebildet. Ja, was gar nicht in der Realität da ist. Etwas, was nur kurz mir gegeben wurde, um mich zu prüfen. Und ich bilde mir ein, es wäre meins. Es wäre etwas, was ich geleistet hätte. Ja, das ist ja genau Arroganz. Man verachtet andere, obwohl sie gar nicht verachtenswert sind. Man hält von sich unglaublich viel, obwohl man eigentlich von sich keinen Grund hat, viel zu halten. Ja, das ist also auch eine Art von Jahl. Deswegen nachdenken. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, das kann uns in wenigen Sekunden wieder genommen werden. Ja, wir haben über nichts die Macht. Und, o mein Volk, wer wird mir gegen Allah helfen, wenn ich sie abweise? Bedenkt ihr denn nicht? Und ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch nicht das Verborgene. Und ich sage nicht, ich sei ein Engel. Noch sage ich von denen, die eure Augen verachten, Allah werde ihnen niemals etwas Gutes zukommen lassen. Allah weiß am besten, was in ihren Innersten ist, sonst gehörte ich wahrlich zu den Ungerechten. Ja, Nuh a.s. erwähnt hier drei verschiedene Dinge. Und vor allem zwei sind dabei, die von den Menschen, die, wenn jemand sie hat, dann ihn von den anderen Menschen unterscheiden. Das eine ist der Besitz. Ja, in der Gesellschaft ist das nun mal so. In der Gesellschaft der Menschen sind das diese zwei Sachen, mit denen du über anderen dich erheben kannst. Das eine ist viel Besitz. Ja, es wird immer eine große Menschenmenge geben, um die, die viel haben. Und dann, wenn man halt nicht viel Besitz weltlicher Natur hat, dann halt die religiöse, spirituelle, heutzutage leider mystische, das Vorrecht oder die vor den anderen vorstehen, diese Stellung haben, durch das Behaupten von Wissen über das Verborgene haben. Ja, in religiöser Natur, spiritueller Natur, das Verborgene kennen. Ja, deswegen Sterndeuter, Wahrsager, Handleser, etc., etc. All diese Menschen haben immer schon eine Menschenmenge für sich beanspruchen können. Es gibt immer irgendjemand, der diesen Menschen folgt. Ja, warum? Weil die Menschen neugierig sind vor das Verborgene. Die wollen gern wissen, was im Verborgenen liegt. Ja, diese Neugier ist in den Menschen eingelegt worden. Und der Prophet sagt aber, diese zwei, die sind nicht mit mir. Was ich aber habe, das ist das Prophetentum. Ja, weil der weltliche Mensch, also der Mensch, der nur das Diesseits sieht, der schaut ja auf die Menschen, wie wir eben schon gesagt haben, was kann der mir bieten? Ja, entweder muss das dann Besitz sein oder halt meine Neugier irgendwo befriedigen. Ja, aber wie gesagt, die tiefsinnigeren Menschen, die das Jenseits auch in Betracht ziehen, die schauen auf das Handeln, auf das Benehmen. Was sagt er denn eigentlich? Wozu ruft denn dieser Prophet? Wenn das gut und richtig ist, dann was hält mich davon ab, das anzunehmen? Ja, und deswegen sagt Nuh a.s. auch, dass die ihr vielleicht verachtet, ja, die sind, bei Allah sind die vielleicht etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Ja, warum? Weil Allah schaut auf den Zustand der Herzen. Allah schaut auf den Zustand der Herzen und nicht das, was äußerlich da ist. Ja, natürlich, die Taten bestätigen auch das, was im Herzen ist, das ist natürlich auch wahr. Ja, aber die reine Äußerlichkeit und im Herzen aber Krankheiten mit sich rumtragen, das ist kein wünschenswerter Zustand. Ja, und wie sind wir denn? Wie handeln wir, wenn wir mit Leuten zu tun haben? Wir müssen uns fragen, wem gebe ich Stellung? Wessen Nähe suche ich? Bin ich nur von Äußerlichkeiten beeindruckt? Oder sind die Tugenden, die bei Allah beliebt sind, sind die auch bei mir beliebt? Und sind das Dinge, denen ich Stellung gebe in meinem Leben? Ja, um das zu erkennen, ist natürlich auch ein gewisses Maß an Wissen und Weisheit notwendig. Allah möge uns alle die Weisheit schenken. Und wem die Weisheit gegeben wurde, dem wurde wahrlich ein großes Gut gegeben. Sie sagten, O Nuh, du hast bereits mit uns gestritten und dabei den Streit mit uns übertrieben. Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, nur Allah allein wird es euch bringen, wenn er will, und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Und mein guter Rat wird, wenn ich euch gut raten will, euch nichts nützen, wenn Allah euch in Verirrung fallen lassen will. Er ist euer Herr, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen? Sag, wenn ich ihn ersonnen habe, so lastet meine Übeltat auf mir, und ich bin unschuldig an dem, was ihr an Übeltaten begeht. Und Nuh wurde als Offenbarung eingegeben, niemand aus deinem Volk wird glauben, außer denen, die bereits geglaubt haben. So sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Und verfertige das Schiff vor unseren Augen und nach unserer Eingebung und sprich mich nicht an zugunsten derer, die Unrecht getan haben. Sie werden ertränkt werden. Ja, die Frist war also zu Ende. Allah hat verkündet, dass alle, die gläubig werden wollten, sind geworden und nun wird die Strafe von Allah auf dieses Volk herabkommen. Er verfertigte das Schiff, wobei jedes Mal, wenn eine führende Schar aus seinem Volk an ihm vorbeikam, sie über ihn spotteten. Ja, wieder dieses nur äußerlich sehen. Hier, anstatt dass sie mal überlegen, dass Moment, Nuh a.s. ist ein vernünftiger Mann, er redet vernünftig. Wenn er das tut, dann muss das auch irgendeinen Grund haben. Hier, ein bisschen weiterdenken, ein bisschen an den Grund der einer Angelegenheit gelangen. Ja, aber sie haben das äußerlich schnell beurteilt und schnell darüber gespottet. Er sagte, wenn ihr über uns spottet, werden wir auch über euch spotten, so wie ihr jetzt über uns spottet. Dann werdet ihr noch erfahren, über wen eine Strafe kommen, die ihn in Schande stürzt, und über wen eine beständige Strafe hereinbrechen wird. So ging es, bis nun unser Befehl kam und der Ofen brodelte, das heißt die Erde brodelte, weil das Wasser herausquellen sollte. Wir sagten, lade darin von jeder Art, also auf das Schiff, zwei, ein Paar und deine Angehörigen außer demjenigen, gegen den das Wort vorhergegangen ist, und diejenigen, die glauben. Mit ihm glaubten aber nur wenige. Ja, in den Überlieferungen heißt es, in den Auslegungen, dass ca. 80 Leute aus dem Volk Nuh a.s. geglaubt hatten. Und er hatte ca. 1000 Jahre lang Da'wah gemacht. Ja, und nur 80 waren gläubig geworden. Ja, und was auch diese große Mühe dieses Propheten uns nochmal klar macht. Und er sagte, steigt hinein. Im Namen Allahs erfolgt seine Fahrt und seine Landung. Mein Herr ist fürwahr allvergebend und barmherzig. Ja, aber nochmal, diese 80, das sind zwar wenige, aber schaut mal, die sind schwerer als das gesamte restliche Volk bei Allah. In der Waage Allahs sind diese schwerer als das gesamte andere restliche Volk. Und das ist der Wert, die Kostbarkeit von Iman. Er fuhr mit ihnen dahin, inmitten von Wogen wie Berge. Nuh rief seinem Sohn zu, der sich abseits hielt. O mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte, der Sohn, ich werde auf einen Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Nuh, er sagte, es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Wogen trennten sie beide und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Ja, also der Sohn von Nuh a.s. gehörte nicht zu den Geretteten, sondern er gehörte, der Sohn eines Propheten, ertrank. Ja, und der Grund, den wir hier vordergründig sehen, sei nicht mit den Ungläubigen, ja, wir können sagen, falsche Gesellschaft. وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Durch die Gesellschaft übernahm er ihre Einstellung und wurde letztlich einer von ihnen. Ja, deswegen verließ er, worauf der Vater war. Deswegen, für uns ist es sehr wichtig, was lernen wir daraus? Wir müssen gute Gesellschaft suchen. Wir müssen gute Gesellschaft für andere sein. Denn dort, wo die Herzen zusammen sind, dort übernimmt man auch Gewohnheiten, Einstellungen und letztlich sogar vielleicht den Glauben. Ja, denn in guter Gesellschaft wird man automatisch weniger Übles tun. Erstmal, man wird motiviert durch die anderen. Man wird gehalten durch die anderen auch. Ja, weil man als Einziger dann vielleicht was Schlechtes tun würde. Und das wagt man dann, diese Grenze zu überschreiten, ist einfach schwieriger. Zum Schlechten zu kommen ist schwieriger, weil die Gesellschaft einfach gut ist. Und jetzt stellt euch mal das Gegenteil vor. Einerseits, man wird motiviert, Gutes zu tun. Man guckt bei anderen noch was ab und... Und dagegen, wenn man in einer schlechten Gesellschaft ist, wo sich lustig gemacht wird über Religion, über Moral, über Wahrhaftigkeit, über Ehrlichkeit, über Prinzipien, über Tugenden, ja, wo das als etwas nicht Wünschenswertes gilt, dann ist das so wie in einen Raum zu sitzen, wo Menschen rauchen. Ja, man verlässt diesen Raum, hat selber nicht geraucht, aber man riecht, man ist behaftet mit dem Gestank, mit dem Rauch der anderen. Ja, dass die Umgebung prägt einen. Und deswegen nochmal gute Gesellschaft suchen, selber gute Gesellschaft sein für andere, solche Umstände auch schaffen, wo wir selbst und unsere Kinder auch in Zentren, in Moscheen, ja, sich auch aufhalten können, dort auch willkommen geheißen werden. Ja, diese Zentren, Moscheen auch beleben, bei wissenden Menschen sitzen. Ja, dann, wenn wir für unsere Kinder diese Umstände nicht schaffen, dann wer wird morgen die Moscheen beleben, wenn diese nicht gewöhnt sind, sich in der Moschee auch aufzuhalten. Ja, und den Kindern auch solche Vorbilder geben, wir selber auch solche Vorbilder sein, dass sie auch gerne uns folgen, ja, und dass sie auch wissen, wie man sich in solchen Gesellschaften auch zu betragen, zu benehmen hat. Ja, wie dem auch sei, der Sohn wurde nicht gerettet, er hatte eigene Ideen, er dachte, er würde bei einem Berg Zuflucht finden, an einem Tag, wo es keine Zuflucht geben sollte, außer bei Allah, auf dem Schiff, das Allah angeordnet hatte. Ja, und so war das Ende des Sohnes von einem Propheten. Und es wurde gesagt, O Erde, schlucke dein Wasser, O Himmel, halt ein. Also der Regen sollte aufhören. Das Wasser nahm ab und die Angelegenheit war entschieden. Es saß auf dem Berg Judi auf. Also das Schiff kam zum Halt auf einem Berg und es wurde gesagt, weg mit dem ungerechten Volk. Und Nuh a.s. rief zu seinem Herrn, Er sagte, »Mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen, und dein Versprechen ist die Wahrheit, und du bist der Weiseste derer, die richten.« Er sagte, »O Nuh, er gehörte nicht zu deinen Angehörigen. Er ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast. Ich ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören.« Ja, Nuh a.s. hatte ja eigentlich noch gar nichts gefragt oder gebeten. Er hatte einfach nur seinen Herzenszustand dargelegt. Das war doch mein Sohn und dein Versprechen ist ja wahr. Ja, aber Allah hielt ihn direkt ein. Das Nein. Nicht darüber mit mir sprechen. Ja, Gebot von Allah, dieses Einhaltgebieten von Allah, wie geht Nuh a.s. damit um? Nach allem, was er getan hat, 1000 Jahre Dawa gemacht, den Sturm ausgehalten, ein Schiff gebaut, Spotterei ausgehalten und jetzt eine Sache, kleine Sache, die Allah nicht gefiel. Allah hat sein Missfallen gezeigt. Wie sorgt sich Nuh a.s. und zeigt seine Demut vor Allah? Und das ist genau Ikhbat, was wir jetzt sehen. Dieses Gutes tun, Iman und trotzdem sich vor Allah demütigen, nicht auf sein Recht pochen, dass ich bin doch fromm, ich möchte jetzt dementsprechend auch behandelt werden, sondern das Nein, immer noch meinen, ich habe nicht genug getan. Was sagt Nuh a.s.? Er sagte, mein Herr, ich suche Schutz bei dir davor, dass ich dich um etwas bitte, wovon ich kein Wissen habe. Wenn du mir nicht vergibst und dich meiner nicht erbarmst, werde ich zu den Verlierern gehören. Subhanallah. Es wurde gesagt, O Nuh, steige hinunter in Frieden von uns und mit Segnungen über dich und über Gemeinschaften von denen, die mit dir sind. Es gibt aber auch Gemeinschaften, denen wir einen Nießbrauch geben werden. Hierauf wird ihnen schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Also von deinen Nachkommen. Also Nuh a.s. kam ja mit den Menschen, dann hat sich niedergelassen und die haben dann Nachkommen bekommen, haben sich noch weiter Nachkommen bekommen. Und unter diesen sind dann später Völker entstanden, die auch nicht rechtschaffen waren, über die wir gleich auch lesen werden, wie das Volk von Ad zum Beispiel. Das sind die, über die Allah sagt, schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Diese Nachrichten gehören zu den Nachrichten vom Verborgenen, die wir dir als Offenbarung eingeben. Du wusstest sie zuvor nicht, weder du noch dein Volk. Sei nun standhaft, das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Ja, so wie in der Geschichte von Nuh a.s., das gute Ende wird immer für die Gottesfürchtigen sein. Allah möge uns zu den Gottesfürchtigen gehören lassen. Und wir sandten zu Ad ihren Bruder Hud. Das ist der Prophet Hud jetzt und seine Geschichte mit seinem Volk Ad. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm, ihr ersinnt ja nur Lügen. Mit den Lügen sind die Bildnisse der Götzen gemeint, die selbst ernannten Gottheiten. O mein Volk, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Ja, wir sehen wieder auch die Parallelen zwischen den einzelnen Botschaften der Propheten. Mein Lohn obliegt nur demjenigen, der mich erschaffen hat, begreift ihr denn nicht? Und o mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung, wieder Vergebung. Jetzt wird auch so ein, ist ein roter Faden in dieser Sura vor allem, das Bereuen, Vergebung bitten. Hierauf bereut vor ihm, so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch noch mehr Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Und kehrt euch nicht als Übeltäter ab. Sie sagten, O Hud, du hast uns keinen klaren Beweis gebracht. Wir wollen nicht unsere Götter auf dein Wort hin verlassen und wir werden deinetwegen nicht gläubig werden. Wir können nur sagen, dass einige unserer Götter dich mit etwas Bösem heimgesucht haben. Also du redest jetzt so von Glauben und lädst uns so etwas für uns Seltsames ein. Warum? Weil einer unserer Götter hat dich bestimmt besessen gemacht. Er sagte, ich nehme Allah zum Zeugen und bezeugt auch ihr, dass ich mich lossage von dem, was ihr ihm beigesetzt. Ja, also er lädt sie nicht nur ein, sondern legt seine eigene Überzeugung auch ganz klar dar, dass ich habe nichts mit dem zu tun, was ihr hier an Sündhaftem und Schirk und all diesem, was ihr damit tut. Ich bin fern davon. Was ihr ihm beigesetzt, außer ihm, so schmiedet alle gegen mich eure List und gewährt mir hierauf keinen Aufschub. Ja, und dafür muss man wirklich, subhanallah, solch ein Glaube, solch ein Gottvertrauen, dass er hier offen sagt, dass ich habe keine Angst, ich habe keinen Grund zu befürchten, was ihr gegen mich schmiedet. Warum? Weil ich weiß, dass nur das passiert, was mein Schöpfer für mich geplant hat. Ich verlasse mich auf Allah, meinem Herrn und euren Herrn. Es gibt kein Tier, das er nicht an seiner Stirnlocke hielte. Also alles ist in der Kontrolle von Allah. Gewiss, mein Herr befindet sich auf einem geraden Weg. Wenn ihr euch abkehrt, so habe ich euch ja das von der Botschaft ausgerichtet, womit ich zu euch gesandt wurde. Mein Herr wird ein anderes Volk nach euch folgen lassen und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Gewiss, mein Herr ist Hüter über alles. Ja, also dieses Gottvertrauen, was in jedem Wort von Hud a.s. durchkommt, einfach, ja, es ist schön einfach zu betrachten, dass Allah uns erlaubt, uns so auf ihn zu verlassen. Als nun unser Befehl kam, erretteten wir Hud und diejenigen, die mit ihm glaubten, durch Barmherzigkeit von uns. Und wir erretteten sie vor harter Strafe. Das waren die Aad. Sie verleugneten die Zeichen ihres Herrn und widersetzten sich seinen Gesandten und folgten dem Befehl eines jeden trotzigen Gewalthabers. Aber ein Fluch folgte ihnen im Diesseits nach und wird ihnen am Tag der Auferstehung nachfolgen. Sicherlich, die Aad verleugneten ihren Herrn. Aber ja, weg mit Aad, dem Volk von Hud. Und wir sandten zu Thamud, ihren Bruder Salih. Er sagte, O mein Volk, dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln gegeben. So bittet ihn um Vergebung, hierauf bereut vor ihm. Ja, schon wieder Vergebung, wieder Reue. Mein Herr ist nah und erhört die Gebete. Sie sagten, O Salih, du warst zuvor unter uns einer, auf den man Hoffnung setzte. Also von dir haben wir viel erwartet, dass aus dir mal was wird. Ja, das ist wieder eine Art von Verachtung zu zeigen, das, was ist mit dir passiert. Was führst du für Reden? Willst du uns denn verbieten, dem zu dienen, dem unsere Väter dienen? Wir sind fürwahr über das, wozu du uns aufrufst, in einem starken Zweifel. Er sagte, O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir Barmherzigkeit von sich hat zukommen lassen? Wer wird mir gegen Allah helfen, wenn ich mich ihm widersetze? Ihr würdet mir nur meinen Verlust mehren. O mein Volk, dies ist die Kamelstute Allahs euch zum Zeichen. Lasst sie auf Allahs Erde weiden und fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch eine baldige Strafe. Aber sie schnitten ihr die Sehnen durch. Ja, dieses war ein Kamelstute von Allah, das sie übrigens selber verlangt hatten. Sie hatten nach einem Wunder verlangt und sagten, Allah soll aus diesem und diesem Felsen ein lebendige Kamelstute rauskommen lassen. Und so geschah es dann auch. Und dieses Kamel wurde dann für sie zur Prüfung. Es fing an, aus ihrer Quelle zu trinken. Und da einigten sie sich und einer schritt voraus nach ihrer Einigung und tötete dieses Wunder, lebendige Wunder von Allah. Da sagte er, genießt euer Leben in eurer Wohnstätte noch 3 Tage lang. Also nachdem sie dieses Verbrechen begangen hatten, wurde ihnen noch die Strafe wurde fällig. Nach 3 Tagen sollte die Strafe kommen. Dies ist ein Versprechen, das nicht erlogen ist. Als nun unser Befehl kam, erretteten wir Salih und diejenigen, die mit ihm glaubten, durch Barmherzigkeit von uns, auch von der Schande jenes Tages. Gewiss, dein Herr ist ja der Starke und Allmächtige. Und es ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei, und so lagen sie morgens in ihren Wohnstätten auf den Brüsten da, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Sicherlich, die Thamud verleugneten ihren Herrn, aber ja, weg mit Thamud. Unsere Gesandten kamen bereits zu Ibrahim mit der frohen Botschaft. Sie sagten, Frieden. Er sagte, Friede. Er verweilte nicht lange, da brachte er ein gebratenes Kalb herbei. Hier wird die Gastfreundschaft von Ibrahim a.s. dargelegt, ja? Dass er, wie er direkt das Beste brachte, was man einem Gast anbieten kann. Als er aber sah, dass ihre Hände nicht danach hinlangten, fand er es von ihnen befremdlich. Und er empfand Furcht vor ihnen, weil in diesen Zeiten waren die Feinde diejenigen, die eine Einladung nicht annahmen. Sie sagten, fürchte dich nicht, wir sind zu dem Volk Luts gesandt. Seine Frau stand dabei, sie lachte, und da verkündeten wir ihr Ishaq und nach Ishaq Jakob. Ja, sie hatten also, waren schon sehr alt, und ihnen wurde dann diese frohe Botschaft gegeben von einem rechtschaffenen Sohn, einem Nachfolger im Prophetentum und in ihrer Linie, der Ishaq heißen würde und nach Ishaq auch Enkelsohn Jakob. Und das war die frohe Botschaft für Ibrahim und seine Ehefrau. Sie sagte, O wehe mir, soll ich noch gebären, wo ich doch alt bin? Und dies ist doch mein Ehemann schon ein Greis? Das ist fürwahr eine verwunderliche Sache. Sie sagten, wunderst du dich über den Befehl Allahs? Die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnungen seien auf dich, Angehörige des Hauses. Er ist lobenswürdig und ruhmvoll. Als die Angst von Ibrahim gewichen und die frohe Botschaft zu ihm gekommen war, begann er mit uns über das Volk Lut zu streiten. Ibrahim war wahrlich nachsichtig, weichherzig und reuig. Inna Ibrahima lahalimun awahum munib. Hier werden 3 besondere Eigenschaften, Vorzüge von Ibrahim a.s. dargelegt. Halim ist derjenige, der nachsichtig ist, der aushalten kann, der auch vergeben kann, der den Leuten etwas nachsieht, ja, auch wenn sie Übles tun, er sieht es ihnen nach, er toleriert es, ja, er kann es aushalten. Der Awah ist Seufzen, Ja, weichherzig. Man seufzt ja, wenn man traurig ist, wenn man Sorge spürt. Ja, hier war die Sorge über das Volk von Lot, a.s., die eigentlich Verbrecher waren und sehr gewalttätig waren und sehr unmoralisch waren. Aber trotzdem diese Sorge, diese Weichherzigkeit von Ibrahim, a.s., ja, die ein besonderer Vorzug von ihm war. Und Munib ist reuig, immer wieder zu Allah kehren, in jedem Zustand zu Allah zurückkehren, in Glück, in Not, in Freude, in Sorgen, immer wieder zu Allah zurückkehren. Hier sind Eigenschaften von unserem Propheten Ibrahim a.s. O Ibrahim, lasse davon ab, der Befehl deines Herrn ist nun gekommen. Über sie kommt eine Strafe, die unwiderruflich ist. Und als unsere Gesandten zu Lot kamen, geriet er ihretwegen in eine böse Lage und war durch ihre Anwesenheit beklommen. Er sagte, das ist ein drangsalvoller Tag. Seine Leute kamen eilig zu ihm getrieben. Zuvor pflegten sie böse Taten zu begehen. Er sagte, O mein Volk, dies hier sind meine Töchter. Und zwar, er meint die Töchter des Volkes, so wie seine Töchter. Die Töchter des Volkes sind wie Töchter des Propheten. Und er meint damit die Frauen im Allgemeinen. Sie sind reiner für euch, weil das Volk als Gesamtes zur Homosexualität neigte und sie sehr öffentlich und sie sehr gewalttätig auch auslebte. Ja, wenn sie sogar gelaufen kommen, weil er Gäste hat. Das ist ja eine sehr nicht aufdringlich, eine sehr gewaltsam vorgehende Art und Weise. Und deswegen sagt er, dass heiratet Frauen, sie sind reiner für euch. So fürchtet Allah und stürzt mich nicht um meiner Gäste willen in Schande. Gibt es denn unter euch keinen besonnenen Mann? Sie sagten, du weißt sehr wohl, dass wir kein Recht auf deine Töchter haben, also wir haben kein Interesse daran. Und du weißt fürwahr, was wir wollen. Er sagte, hätte ich doch Kraft genug, um euch zu widerstehen. Oder könnte ich nur bei einer starken Stütze Zuflucht finden? Also hier wird wirklich dargelegt, was für ein drangsalvoller Moment das war. Die Engel sind da. Die Engel werden sogar von denen, weil sie ja als menschliche Gestalt herabkam, fast schon angegriffen. Und dazwischen steht der Prophet und er weiß, die Strafe kommt jetzt auf diese herab und sie hören nicht auf ihn. Subhanallah. Sie sagten, O Lot, wir sind die Gesandten deines Herrn. Sie werden nicht zu dir gelangen. So zieh mit deinen Angehörigen in einen Teil der Nacht fort und niemand von euch soll sich umwenden, außer deiner Frau. Gewiss, es wird sie treffen, was jene trifft. Der ihnen versprochene Zeitpunkt ist der Tagesanbruch. Ist nicht der Tagesanbruch schon nah? Die Frau ist mit den Untergehenden untergegangen. Sie war eine, die sie unterstützt hatte. In manchen Auslegungen heißt es auch, in einigen, dass sie diejenige war, die verraten hatte, dass Lot a.s. Gäste hatte, woraufhin sie alle angelaufen kamen, gewaltbereit auch. Ja, das heißt, die Loyalität der Frau von Lots war mit ihrem Volk. Sie wendete sich dann auch, es war der Befehl, keiner soll sich zurückwenden, sich umwenden. Sie tat es dann aber und wie wir alle wissen, die meisten von uns, traf sie dann auch dieselbe Strafe. Ja, und zwar beim Tagesanbruch. Der Tagesanbruch ist meistens ein Zeitpunkt, wo die meisten Menschen schlafen, ein Zeitpunkt tiefster Unachtsamkeit, wo die Strafe Allahs dann auf sie herabkam. Als nun unser Befehl kam, kehrten wir das Oberste von ihr, also von der Stadt, zur Untererst und ließen auf sie Steine aus vorbereitetem gebranntem Lehm regnen, bei deinem Herrn gekennzeichnete Steine, und sie liegt den Ungerechten nicht fern. Also wie Kugeln sind sie auf sie herabgeprasselt und wurden vernichtet. Und wir sandten zu Madian ihren Bruder Shu'aib. Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Lasst an Maß und Gewicht nichts fehlen. Ich sehe, es geht euch gut, aber ich fürchte für euch die Strafe eines umfassenden Tages. Und o mein Volk, gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Das Bleibende an Lohn von Allah ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid, und ich bin nicht Hüter über euch. Ja, also Shu'aib a.s. legt ihnen gründlich da, er sagt, halal, erlaubtes, ist auch wenig gut, weil Allah das segnen kann. Aber haram, egal wie viel es ist kein Segen darin. Und es ist schon gar nicht bleibend bei Allah an Belohnung. Aber Shu'aibs Volk hatte Einwände, sie waren nicht einverstanden. Sie sagten, O Shu'aib, befiehlt dir denn dein Gebet, dass wir das verlassen, dem unsere Väter dienen? Oder davon absehen, nicht mit unserem Besitz zu tun, was wir wollen? Du bist fürwahr der Nachsichtige und Besonnene. Also die Einwände, die sie hatten, war vor allem das verlassen, was unsere Väter gemacht haben. Und der zweite, mit unserem Besitz zu tun, was wir wollen. Ja, und da ist genau der Gedankenfehler. Unser Besitz ist etwas, was Allah uns gegeben hat. was Allah uns gegeben hat, und wir müssen damit verfahren, wie er damit zufrieden ist. Der Islam bringt uns bei, dass wir nicht nur auf die Quelle achten, woher unser Erwerb kommt, sondern auch, wie wir es wieder ausgeben, wofür wir es ausgeben können. Ein Recht davon, ein Teil davon ist auch Recht der Armen. Durch die Zakat geben wir das auch wieder, lassen wir es wieder in die Gesellschaft fließen, ein Teil unseres Besitzes. Ja, und das ist also eine ganz andere Sichtweise als die, die sie hatten. Und somit sind sie auch zu Leugnern geworden.